rauche nicht, ich trinke nicht. Na, höchstens an mir Geburtstag, da schlag ich zu ganz fürchterlich, obwohl ich ja kein Durst hab. Schön Silvester, mal ein Glas Sekt, ne Kiste Wein zu Neujahr. Auch Whisky, der mir ja nicht schmeckt, zur Not, weil nicht mehr da war. Trotzdem reicht mein Geld nicht aus, ist futsch schon ab 3 Tage. Bin arm wie so ne Kirchenmaus, drum stell ich mal die Frage: Wo ist mein Geld bloß geblieben? Nur zu Haus, mach höchstens mal einen Bummel. So durch die Lehen, rin und raus und kauf mal ein Dutzend Fummel. Na schön, noch mal ein Plastenerz, der schmeichelt ungeheuer. Ich hab für Tiere eben'n Herz und ist auch nicht teuer. Trotzdem reicht mein Geld nicht aus, ist futsch schon nach 3 Tage. Bin arm wie so ne Kirchenmaus, drum stell ich mal die Frage: Wo ist mein Geld bloß geblieben? Leist man nicht, naja, bis auf Klaus Peter. Und wenn auch die Mollen zischt, auf mein Trabi steht er. Der Waren ist nur leider Schrott, seit seine letzte Reise. Die Werkstatt macht gerade flott, für ganz kulante Preise. Trotzdem reicht mein Geld nicht aus, es futsch schon nach 3 Tagen. Bin arm wie so ne Kirchenmaus, drum stell ich mal die Frage.